إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Der Scheitan ist euch ein deutlicher Feind. Ihr sollt ihn als Feind nehmen, sagt Allah. Er ruft seine Gefolgsleute und seine Partei, damit sie zur Hölle gehören. Er ruft uns alle. Der ihn antwortet, der geht mit ihm rein, wal'iyadu billah, in der Irre. Und der ihn ablehnt, der gehört zu den Rechtschaffenen. Er versucht, dass du schwerwiegende Sünden gegenüber Allah Ta'ala machst. Und das große und die größte Sünde ist, haben wir darüber gesprochen, dass du, wal'iyadu billah, andere Götter anbetest. Und die großen Sünden sind bekannt. Liebe Brüder und Schwestern, eine von den großen Sünden ist Töten. Eine von den großen Sünden Unheil. Begehen, wal'iyadu billah, dass man mit einer Frau, einer fremde Frau schläft. Und das ist eine der großen Sünden. Alkohol und berauschende Getränke trinken, es gehört zu den großen Sünden. Was ist denn große Sünden? Gibt es überhaupt große Sünden? Die Gelehrten des Islams sind in mehreren unterschiedlichen Meinungen, wenn es um Definition der großen Sünde geht. Sie sagen, es gibt nicht, manche von ihnen sagen, es gibt nicht Unterschied zwischen große und kleine Sünde. Alle Sünden gegenüber Allah sind groß. Weil du machst ein Versprechen gegenüber deinem Schöpfer. Egal, was dein Verbrechen ist, das ist eine große Sünde. Manche erklären die Sünde so. Sie sagen, jede Tat, was Allah verboten hat, das ist die große Sünde. Das ist eine allgemeine Definition. Manche andere sagen, die große Sünde, da wo Allah Ta'ala eine Strafe mit verbunden hat. Wenn du siehst, wenn du Unheil begehst, dann bekommst du die Hölle. Wenn es Strafe mit verbunden ist, das heißt große Sünde. Oder, wenn du das tust, dann bist du verflucht. Wenn du das tust, dann bist du ewig in der Hölle. Sie erklären das mit großen Sünden. Und alle anderen Sünden sind kleine Sünden. Es gibt eine andere Definition. كُلُّ مَا وَجَبَ فِيهِ تَوَعُدٌ نَعُجَ Jeden Ort, was wir im Koran oder Sunna finden, wo es Verdammung und Verfluchung und Feuer gibt, das gehört zu den Sünden. Und das ist die stärkste Meinung der Gelehrten. Die Gelehrten sagen, die großen Sünden sind immer damit verbunden. Mit Verfluchung. Oder mit der Hölle. Zum Beispiel, أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ Dass man das Geld von den weisen Kindern isst und klaut. Das ist eine der größten Sünden. Wie wissen wir das? In Surat An-Nisa, die Frauen, Allah Ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا Diejenigen, die Gelder von den weisen Kindern essen, sie essen nur Feuer in ihrem Bauch und sie werden die Hölle als Aufenthaltsort bekommen. Da sehen wir, dass das eine große Sünde mit Töten. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Derjenige, der einen Gläubigen tötet, wird in der Hölle sein. Ewig. Und ist verflucht von Allah. Und Allahs Zorn ist auf ihn. Und Allah bereitet ihm eine gewaltige Strafe. Da wissen wir, dass das eine große Sünde ist. Ein Beispiel bei Zina, bei Unheil, wenn man mit einer Frau, wal'iyadu billah, schläft. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Und berührt nicht und nähert nicht den Unheil, dieser Zina, dass man mit einer Frau schläft. Nähert das nicht. Warum, ja Allah? Weil das ist eine fahische, eine gravierende Sünde. Und dazu, sa'a sabila, das heißt, der Weg von Zina führt dich nur zu Unheil und zur Zerstörung und Vernichtung. Da wissen wir, dass Zina eine der größten Sünden ist. Nicht nur. Allah subhanahu wa ta'ala hat dazu Strafe mit verbunden. Über denjenigen, der wal'iyadu billah mit einer fremden Frau schläft. Wenn es ein nicht verheirateter ist, der wird 100-mal gepeitscht. Und vor Menschen, vor den Gläubigen, sterben wäre ihm besser gewesen als diese Strafe. Dass er in eine Umgebung von den Gläubigen gepeitscht wird, als Sünder. Da wissen wir, dass die Sache groß ist. Und wenn er verheiratet ist in dem Islam, wird gesteinigt bis zum Tod. Wal'iyadu billah. Bis zum Tod. Und das passiert nicht einfach. Da müssen 4 Männer das gesehen haben. Und was müssen sie sehen? Dass mit einer Frau zusammenschläft und dass die Geschlechter zusammen waren. Da wird wal'iyadu billah gesteinigt bis zum Tod. Wenn ein Mann reinkommt und findet einen gläubigen Mann mit einer gläubigen Frau zusammen im Bett, dafür gibt es keine Strafe, weil es nur ein Zeuge ist. Wenn 2 kommen, gibt es keine Strafe. Nur sie werden gewarnt. Sie werden gewarnt. Und 3 in Dunya, aber im Jenseits werden sie ja bestraft. Wenn es 3 gibt, auch nicht. Sie werden nicht mit Steinigung. Und wenn es 4 gibt, aber einer von den 4 hat Zweifel. Er hat gesagt, zwar waren die zusammen im Bett, aber ich habe nicht gesehen, dass die Geschlechter zusammen waren. Sie werden auch nicht bestraft. Aber da sehen wir, wie die große Sünde ist. Wenn wir sehen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah verflucht in dem berauschenden Getränk, diese Leute, derjenige, der die trinkt, derjenige, der sie herstellt, derjenige, der sie bringt, derjenige, der sie verkauft und derjenige, der die Herstellungsmittel dafür, diese Weintrauben, die extra dafür verkauft, die werden verflucht. Da wissen wir, dass das große Sünde ist. Also, es stimmt nicht, wie ein paar Gruppierungen von den Gruppierungen wie Asha'ira, die sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen großer Sünde und kleiner Sünde. Allah sagt im Koran, und erklärt uns im Koran den Unterschied, dass es auch in den Sünden Stufen gibt. Allah Ta'ala sagt in Surat An-Nisa, Nummer 31, إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا. wenn ihr die schwerwiegende Sünden meidet, die euch verboten sind, was gibt's als Belohnung? Hört mal zu. Tilgen wir euch eure bösen Taten und gewähren euch auf eine ehrenvolle Weise Eingang in den Paradiesgarten. Also es gibt große Sünden, schwerwiegende, und es gibt böse Taten, die man aus Grund der Schwäche macht oder dass man vergessen hat. Oder Allah Ta'ala tilgt das und löscht das, wenn du die große Sünden verliest. In einer anderen Aya sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Das ist in Surah An-Najm 32. Diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden, außer leichten Verfehlungen. Was heißt leichte Verfehlungen? Wenn man, ohne dass man aufpasst, in eine Sünde ratet, oder aus Vergesslichkeit, oder aus Schwäche, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt das, wenn du immer auf dem guten Weg wirst. Er vergibt das durch die Gebete, die wir verrichten, durch Fasten, durch viele gute Taten, die wir verrichten. Also es gibt schwerwiegende Sünden. In einer anderen Aya sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Shura 37: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الشورى 37. Und diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden, und wenn sie zornig sind, doch vergeben sie. Also, es gibt große Sünden. Und deswegen sagt uns Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganz deutlich und klar, damit er uns das in Teilen teilt, er sagt, Al-Jumu'atu, Al-Salawatu al-Khams, Wal-Jumu'atu ila al-Jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, kaffaratu lima baynahuma, ma lam tu'tal kaba'ir. Die fünf Gebete, und Freitag zu Freitag, und Ramadan zu Ramadan, da gibt's volle Vergebung und Löschung der Sünden, außer wenn es um große Sünden geht. Die großen Sünden brauchen was? Reue, barakallahu fikum. Brauchen Reue. Reue. Egal wie groß die Sünde ist, wenn du bereust, wenn du mit dem Herzen zu Allah kommst, Allah löscht das ganz schnell. Löscht. Er vergibt. Er ist der Allvergebende. Wir haben eine Geschichte, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat, über einen Mann, der 99 Menschen getötet hat. Er wollte bedauern. Er wusste aber nicht, ob seine Reue angenommen wird. Er geht zu einem Mönch, der in seine Höhle da Allah Ta'ala dient. Er kommt zu ihm, der Mann ist Mönch. Aber Wissen, starkes Wissen hat er nicht. Er ist ein Mönch, nicht Gelehrte. Er fragt ihn: Ich habe 99 Menschen getötet. Wird Allah meine Reue annehmen? Er sagt ihm: Was sagst du? 99 Menschen hast du getötet? Niemals wird Allah Ta'ala dir deine Reue annehmen. Der Mann hat einen Schock bekommen. Dann hat er gesagt: Oh, ich bin in der Hölle. Was mache ich? Er hat ihn auch getötet. 100. Dann hat er gesagt, diese 1 stört mich noch, dann mache ich die 100 voll. Und dann haben ihm ein paar Leute gesagt, geh zu dem Gelehrten, so und so. Der ist Gelehrter. Der dient Allah aber mit Wissen. Deswegen sage ich euch, dient euer Gott mit Wissen. Nicht nur mit Sitten. Nicht, weil deine Eltern so dienen, dann machst du das Gleiche. Nein! Diene Allah mit Wissen. Paar Leute von den Sufiten, nicht alle, paar davon, die in der Irre gelandet sind und viele Neuerungen in vielen Neuerungen gelandet sind, das kam davon, dass sie ohne Wissen ihre Religion genommen haben, sondern nur, sie wollen Allah anbeten und ihre ganze Zeit dafür verbringen, und dann hat der Shaitan sie angegriffen. Also, er kam zu dem Gelehrten, er sagt ihm, ich habe 100 Toten, Menschen getötet. Gibt's für mich eine Reue? Er sagt ihm, und was hindert dich von Gott? Solange du lebst, Allah nimmt deine Reue an, wenn du ehrlich bist und wenn du das bedauerst. Er sagt, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dann sagt er ihm, aber verlasse diesen Ort. Geh zu einem anderen Dorf. Geh zu einem anderen Dorf, weil sie dich so kennen als Verbrecher. Und geh zu einem anderen Dorf und beginne ein neues Leben. Und bereue Allah subhanahu wa ta'ala. Dann macht er sich auf dem Weg und er macht sich auf der Reise. Und innerhalb der Strecke musste er sterben. Der Tod kam. Da kamen zwei Arten von den Engeln. Normalerweise kommt ein Arzt. Wenn jemand stirbt, wenn du gut bist, dann kommen die Barmherzigkeitsengel. Sie wollen deine Seele zu Allah hochbringen. Sie kommen mit Tüchern aus dem Paradies. Sie machen dich in diesem Tuch, deine Seele, und sie bringen sie hoch. Mit schönen Gestalt, schöner Geruch, schöne Kleidung. Und wenn du ein Verbrecher bist, ein großer Sünder bist, dann kommen sie mit stinkendem Geruch, mit hässlichen Gesichtern, mit stinkender Kleidung und mit Tüchern aus der Hölle. Und sie nehmen deine Seele raus, mit Schlagen und Bestrafen. Aber bei ihnen kamen die beiden. Und sie kamen runter und sie streiten miteinander. Die Barmherzigkeitsengel sagen, wir nehmen ihn zum Paradies oder wir nehmen ihn zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat es bereut. Die anderen sagen, nein, er hat niemals in seinem Leben eine gute Tat gemacht. Bis jetzt noch nicht. Am Gegenteil, er hat 100 Menschen getötet. Wir werden ihn in die Hölle bringen. Das schickte Allah Ta'ala, und diese Geschichte ist für uns eine Lehre, damit wir wissen, wie Allah Subhanahu wa Ta'ala gegenüber seinen Diener ist. Da schickte Allah Ta'ala einen Engel, der zwischen den beiden richtet. Er sagt ihnen, Allah befehlt euch, dass ihr diesen Abstand von diesem Ort, wo er sich befindet, bis zu dem Dorf, sein Ziel, dass ihr das misst. Und dass ihr den anderen Abstand von diesem Dorf, wo er war, zu seinem Sterbeort misst. Der größere Abstand, wenn der größere Abstand der nächste Dorf ist, dann gehört er zu den Gläubigen. Und wenn der größere Abstand zu dem letzten Dorf ist, dann gehört er zu den Schlechten, zu den Bestrafenden. Dann hat Allah, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann hat Allah, guckt mal, für einen Mensch, was macht Allah ta'ala? Dann hat Allah die Erde befohlen, sich in dieser Seite auszudehnen und sich von dieser Seite zu verengen. Und dann wurde das gemessen und wurde das mit einer Handspalte größer zu dem anderen Dorf, mit Allahs Erlaubnis und mit Allahs Befehl, und dann wurde er zum Paradies gebracht. Allahu Akbar. Dieser Mann hat niemals eine schlechte Tat, eine gute Tat getan. Und er kommt ins Paradies rein? Ja. Ja. Wenn die Reue stimmt, egal wie deine Sünden sind, egal was du gemacht hast, auch wenn deine Sünden den Himmel erreicht haben, Wallahi, Allah vergibt dir alles. Allah Ta'ala sagt im Koran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Allah Ta'ala sagt, O meine Diener, die viele Sünden begangen haben, verliert nicht die Hoffnung gegenüber euren Herrn. Allah ist allvergebend und barmherzig und kehrt zu euren Herrn zurück, bevor der Tod zu ihnen kommt. Guckt mal die Briefe, die Allah Ta'ala uns geschickt haben. Und wo sind die Muslime davon? Wer bereut jeden Tag? Am Gegenteil, jeden Tag machen wir Sünden. Aber keiner kümmert sich darum, dass er sich bereut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, O Menschen, O Leute, bereut und kehrt zu Allah zurück. Wallahi, ich schwöre bei Allah, ich bereue jeden Tag mehr als 100 Mal. Mehr als 100 Mal. Das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie mag es sein mit uns? Wie oft bereust du Allah Ta'ala? Am Tag oder im Monat oder im Jahr oder gar nicht? Ja Allah, hast du keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala? Allah will dich gerne. Er will dich belohnen. Er will dir gerne die Vergebung schenken. Aber du gibst in den Rücken. Allah sagt, يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. O meine Diener, ihr begeht so viele Sünden am Tag und in der Nacht und ich vergebe euch die Sünden. يا عبادي خيركم إلي شركم إلي صاعد وخيري إليكم نازل. O meine Diener, eure schlechte Taten kommen zu mir hoch und meine Gnaden und Barmherzigkeit kommen zu euch runter. Ja Allah, wie verhalten wir uns gegenüber Allah? Er gibt dir Gesundheit, er gibt dir Versorgung. Er gibt dir das Geld und eine Wohnung und ein Zuhause. Er gibt dir Gesundheit. Und du lehnst ihn ab. Du machst Verbrechen gegenüber ihm. Fürchtest du ihn nicht? Und deswegen, liebe Brüder, die großen Sünden, sie bringen uns in den Nichte, wenn wir das nicht bereuen. Allah subhanahu wa ta'ala hat in mehreren Orten im Koran die großen Sünden damit verbunden mit der Strafe oder Verfluchung. Aber wie viele große Sünden gibt es? Es wäre schön, wenn wir sie alle zählen und kennen, damit keiner von uns diese großen Sünden berührt. Es gibt Meinungsunterschiede unter den Gelehrten. Manche sagen, 7 sind das. Manche sagen, nein, sind nur 3. Manche sagen, sind 4. Manche sagen, sind 14. Manche sagen, sind 15. Andere sagen, 25. Andere sagen, 70. Und die andere Meinung sagt, 700. Warum? Warum gibt es so viele Meinungsunterschiede? Warum ist das nicht deutlich? Warum ist das nicht so genau gezählt? Ganz einfach. Es ist eine Barmherzigkeit von Allah zu dir, damit du nicht mit den Sünden spielst. Damit du nicht sagst, oh, ich habe diesen 7. Es reicht mir, wenn ich diesen 7 nicht berühre. Das heißt, ich mache so viele Sünden und dann bin ich dann gerettet, weil die Gebete machen das alles weg. Das ist genauso bei Laylatul Qadr. Die letzte Nacht, die Nacht von Layl Qadr, von Ramadan, die kennen wir ja nicht. Da gibt es so viel Lohn drin. Warum? Damit wir die letzten 10 Nächte immer gute Diener werden. Das ist genauso wie bei diesem Zeitabschnitt am Freitag. Am Freitag gibt es einen Zeitabschnitt, den wir nicht kennen. Was ist die Besonderheit von diesem Zeitabschnitt? Wer weiß das? Nee, die Besonderheit davon. Alle Bittgebete, was du bittest, die werden angenommen. Sofort. Ein Versprechen von Allah. Was Schönes. Jeder, der ein Bittgebet hat, wenn er diesen Zeitabschnitt trifft, am Freitag, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm gleich die Antwort. Aber das ist nicht bekannt. Das ist eine Meinung, dass das vor Maghrib gebiet. Und es gibt eine Meinung, dass das vor Asr gebiet. Und es gibt eine Meinung, dass das zwischen erste Predigt und zweite Predigt, da wo der Imam sitzt. Es gibt eine Meinung nach dem Gebet. Und so viele andere Meinungen. Also was bleibt uns dann? Dass wir am Freitag wie Mönche sind. Dass wir Bittgebete verrichten. Ha? Und das Gleiche mit den großen Sünden. Wir kennen sie nicht, damit wir die Sünden nicht so klein schätzen. Und damit du nicht mit den Sünden spielst. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde einmal gefragt, Ayyu dhanbi a'zam? Ja, Rasulallah, sag uns die größte Sünde. Was ist die? Er war liegen. Ja, er hat gelegen. Er war liegen und er antwortet, er sagt, An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dass du Allah, ein Beigeseller, ein Teilhaber, machst und er hat dich erschaffen. Dann sagt er, der Mann, der ihn gefragt hat, oh, das ist ganz schlimm. Und zum Ei, und was noch? Was ist die andere große Sünde? Er sagt ihm, An taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Dass du deinen eigenen Sohn tötest, weil du Angst davon hast, dass deine Versorgung weniger wird. Und dann sagt er ihm, zum Ei, und was noch? Er sagt ihm, An tuzaniya halila tajarik. Dass du mit der Frau, mit der Ehefrau deiner Nachbarn schläfst. Dass du mit der Frau deines Nachbars schläfst. Das ist auch eine sehr große Sünde. Deswegen auch bei diesem Unheil mit einer Frau schlafen. Es gibt Stufen auch dabei. Auch bei dieser großen Sünde gibt es Stufen. Dass ein nicht verheirateter junger Mann mit einer Frau schläft, ist leichter als ein Verheirateter, der mit einer Frau schläft. Und dass eine verheiratete Frau mit einem Mann schläft, ist schwerer als eine Frau, die nicht verheiratet ist. Und das Gleiche, dass man mit der Frau von dem Nachbarn schläft, ist schlimmer, als wenn man mit einer anderen Frau schläft. Auch da gibt es Stufen. Aber auch, das ist ein großer Vergleich, wenn der Sünder mit einer Frau schläft und der andere schläft, wal'iyadu billah, mit seiner eigenen Tochter oder mit seiner eigenen Schwester, wal'iyadu billah. Das ist auch eine der großen Sünden. Und deswegen hat ihnen Muhammad s.a.w. das erklärt. Einmal hat er ihnen gesagt, er war liegend, da war er liegend, bei dem ersten Hadith nicht. Da war er liegend. Er sagt ihnen, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Soll ich euch die größte Sünden aller Sünden erwähnen? Er sagt das dreimal. Dann sagen sie, ja, ja, Rasulullah, sag doch. Dann sagt er, Al-Ishraku billah. Die Beigesinnung zu Allah. Dass du einen Teilhaber gegenüber Allah Ta'ala machst. Wa uququl walidain. Die Misshandlung und Missachtung von deinen Eltern für diejenigen, die ihre Eltern beschimpfen. Für diejenigen, die ihre Eltern missachten. Hör mal zu, wo diese Sünde liegt. Gleich nach Allahs Recht. Nach Allahs Recht kommen die Eltern. Dann kommen die Missachtung und Misshandlung deiner Eltern. Und dann sagt er die dritte. Was ist die? Das falsche Zeugnis. Oder das ist eine, auf Deutsch der Meineid. Der Meineid. Das falsche Zeugnis. Das unwahre Zeugnis. Dass man, wal-iyadu billah, vor dem Gericht ein Zeugnis sagt, was nicht stimmt. Was nicht stimmt, damit er die Rechte von den anderen nimmt oder damit er die Wahrheit zudeckt. A'udhu billah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu seinen Gefährten, soll ich euch nicht die größte Sünde aller Sünden erwähnen? Die erste war die Beigesellung. Zweite, dass du deinen Sohn tötest, weil du Angst davon hast, dass deine Versorgung weniger wird. Das war man damals, aber gibt's auch. Ja, jetzt der erste Hadith, fragt er. Jetzt der zweite Hadith. Und der dritte war, dass du mit der Frau deines Nachbars schläfst. Hier merkt ihr, dass das nicht nur drei sind. Er hat andere erwähnt. Was hat er gesagt? Er war liegend. Und dann sagt er, Shahadatu Zur. Was ist die? Das falsche Zeugnis. Was macht Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sitzt und er sagt, Shahadatu Zur, Shahadatu Zur, Shahadatu Zur, Shahadatu Zur. Er hat das wiederholt, wiederholt, wiederholt, bis die Gefährten gesagt haben, es wäre schön, wenn er aufhört. Sie haben um ihn Angst. Es wäre schön, wenn er aufhört. Damit, wir haben hier Diskothek, mashallah. Shahada zu Zur. Guckt mal das falsche Zeugnis wie bei Allah Ta'ala, dass du die Rechten von den anderen wegnimmst. In einem anderen Hadith, er nennt sieben. Er sagt uns, اجتنبوا السبع الموبقات. Verlest und nähert nicht den sieben, die euch vernichten. Was sind die? Ashirku billah, immer. Die Beigesellung zu Allah. Schlimm, schlimm und die schlimmste, was es gibt. Egal, was du machst, egal, wie gut du bist, wenn du Muschrik bist, du bist in der Hölle. So sagt der Islam. Tut uns leid, die anderen, die uns hören. Das ist unser Islam. Weil manchmal heißt das bei den Herzpredigt. Sie nennen uns Ungläubige. Sollen wir nicht unseren Islam lernen? Weil wenn du sagst, derjenige, der sagt, dass Jesus Sohn Gottes ist, er ist in der Hölle. Wenn wir das sagen, dann sagen sie, es ist Herzpredigt. Subhanallah, das ist doch unsere Religion. Und es gibt doch Freiheit der Religion und Demokratie. Und das ist doch gerecht, dass wir unsere Religion studieren und dass wir unseren Kindern diese Religion beibringen. Deswegen sagen wir in der Moschee zu den Muslimen, auch zu den Nicht-Muslimen, die uns besuchen, wenn du Jesus als Sohn Gottes nimmst, du bist in der Hölle. So sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sagt uns der Koran. Allah sagt, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Diejenigen, die behaupten, dass der Messias Gott ist, die sind ungläubig. Und er sagt, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Diejenigen, die sagen, dass Gott ein von drei ist, sie sind ungläubig. Das ist unser Islam. Für die Christen sind die Muslime auch ungläubig. Für die Juden sind Christen auch ungläubig. Das ist unser Glaube und das ist euer Glaube. Ihr habt euer Glaube und wir haben unser Glaube. Aber lasst uns mal lernen, und nennt uns nicht Terroristen und Hetzprediger, weil wir unser Koran studieren, sonst dürfen wir gar nicht in diesem Land dann aufhalten. Aber wir haben den Aufenthalt hier, weil wir wissen, es gibt ein Gesetz, der heißt Freiheit der Religionen. Und wir machen das, wir gehen nach diesem Gesetz. Also, die Beigesellung zu Allah. Und dann sagt er die zweite, was-sihr, die Zauber. Der Zauber. Und was lässt dich wissen, was Zauber ist? Wallahi, liebe Brüder, Zauber ist eine der schlimmsten Krankheiten, was es gibt. Schlimm. Ganz schlimm. Weil da kommen Satane, die dich stören und die dein Leben zerstören und die dich kaputt machen und die immer versuchen, dich kaputt zu machen. Und Zauber ist eine wahre Sache, die den Koran erwähnt hat und die Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Und ein Muslim darf keinen Zweifel daran haben, dass es sowas gibt. Schutz vor dem Zauber haben wir. Haben wir, alhamdulillah, richtiger Schutz. Deine Gebete 5-mal am Tag. Dass du gottesfürchtig bist. Dass du die verbotenen Wege verlässt. Dass du dein Koran liest. Verlasse nicht den Koran. Verlasse nicht den Koran. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dass du eine Seele tötest, den Allah verboten hat, außer mit einem Recht. Was ist dieser Recht? Ein Recht zum Beispiel. Wenn die Feinde ein muslimisches Land angreifen und ihre Kinder töten und ihre Familien töten und ihren Besitz wegnehmen und sie zerstören und vertreiben, da muss jeder, der Kraft hat, er muss den Dschihad nehmen und er muss gegen kämpfen. Er muss. Das ist genauso wie bei dem Gebet. Wenn du das nicht tust, du wirst zur Rechenschaft gezogen. Und wenn du das nicht tust, du bist großer Sünder. Ja? Jetzt wir reden darüber, wenn dein Land, dein Zuhause angegriffen wird. Deine Kinder wurden getötet. Deine Mutter wurde getötet oder dein Vater wurde getötet. Dein Land wurde genommen. Alles, es wird immer Blut vergossen, überall. Jeder Muslim in diesem Land ist verpflichtet zu kämpfen. Da ist das erlaubt. Ansonsten, du darfst nicht als Muslim ein Tropfen Blut vergessen. Mit Unrecht und Ungerechtigkeit, genauso, wenn wir das erwähnen, damit es klar und deutlich wird. Und so lernen wir auch unsere Religion, wie diese Anschläge, die in verschiedenen Ländern passieren, in bestimmten Orten, wo die Zivilisten und wo die Leute da laufen, wie U-Bahnen und S-Bahnen und sowas, dieses Blut ist verboten. Und wenn du das tust, du hast eine der größten Sünden gemacht. Und so eine Seele zu töten, die Allah Ta'ala nicht verboten hat, was ist die zum Beispiel? Allah Ta'ala sagt uns, An-Nafsu bi-Nafs. Wenn jemand getötet wird, diese Wiedervergeltung. Es gibt im Islam, in islamischem Land, ein Gericht. Nicht jeder macht sowas. Es gibt ein Gericht, ein Richter. Jemand wurde getötet, da kommt die Familie, sie haben zwei Wahlen. Entweder sagen sie Wiedervergeltung, der Mörder muss getötet werden. Gibt's im Koran. Gibt's im Koran. Und wenn sie sagen, wir vergeben, wir verzeihen, aber dafür eine, wie heißt das? Blutgeld, 100 Kamel, oder der Preis davon, dann bekommen Sie das und vergeben Sie und verzeihen Sie. Das ist eine Seele, was Allah nicht verboten hat. Das ist mit einem Recht. Ja, ansonsten ist das Haram. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was wolltest du, Achi, sagen? Ich habe allgemein jetzt gesprochen. Lass uns von den Einzelheiten. Vierte Sache. Aklu mali al-yatim. Sonst bringst du mich da, weiß ich nicht wohin. Ich will noch mit euch bleiben. So. Aklu mali al-yatim. Dass du das Geld von dem Waisenkind nimmst. Aklu riba. Zins zu nehmen. Zinsen zu nehmen. Allahu Akbar. Das ist eine der schlimmsten Sünden, was es gibt. Wenn der Kampf stattfindet, um das Land und der Islam und die Muslime und die alten Frauen und Männer zu verteidigen, wo es Pflicht war, dass du da wegrennst und wegflüchtest. Sag, ich kann nicht. Wie ein kleines Mädchen. Da darfst du nicht. Wenn du das tust, das ist eine große Sünde. Allah Ta'ala und Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt dazu: وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. Dass du über eine verheiratete Frau sprichst, schlecht sprichst. Dass du sagst, guck mal, diese Frau, sie war da und da und sie war halbnackt in dieser Straße, ich habe sie gesehen. Und guck mal, diese Frau kennt einen Mann und sie macht mit ihm. Lass dich von den verheirateten Frauen nicht reden. Das ist eine der größten Sünden. Dein Mund zumachen. Viele Leute sagen, das ist doch nur Gerede. Warum soll das eine große Sünde sein? Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, ja Rasulallah, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ أَوَلُ حَاسَبُ بِمَا نَقُولُ. Werden wir zur Rechenschaft gezogen nach dem, was wir sagen? Er sagt ihm, تَكِيلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَادُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. O Mu'ad, weißt du nicht, dass die meiste Sache, die die Menschen in die Hölle bringt, das ist die Zunge. Das ist die Zunge. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der mir was zwischen seinen Lippen und das, was zwischen seinen Schenkeln sichert und versichert, ich versichere ihm was? Das Paradies. Nochmal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, من ضمن لي بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. Derjenige, der mir zwischen seinen Lippen, was zwischen seinen Lippen, Zunge, und was zwischen seine Schenkel, seine Keuschheit, mir versichert, dem versichere ich das Paradies. Das Paradies. Und deswegen, du darfst niemals das so klein schätzen. Es gibt eine andere Hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, من الكبائر شتم الرجل والديه. Zu den größten Sünden zählt, dass man seine eigenen Eltern beschimpft. Da hat sich ein Gefährte gewundert. Hä? Seine eigenen Eltern beschimpfen? Gibt's sowas? Allahu Akbar, sie waren so schön und so gläubig. Kommt mal zu uns nach Deutschland und hört mal, was in den Wohnungen passiert. Er wundert sich, er sagt, gibt's sowas? Heutzutage gibt's Leute, die ihre Eltern schlagen. Wallahi. Heutzutage gibt's Kinder, die vor dem Gericht gegen ihren Eltern stehen. Heutzutage gibt's Kinder, die ihre Eltern töten. Wal'iyadu billah. Und er sagt, gibt es sowas, dass man seine eigenen Eltern beschimpft? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Naam, ja, yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul, fa yasubbu abah, wa yasubbu ummahu, fa yasubbu ummah. Was heißt das? Man beschimpft die Mutter von dem anderen. Was macht der andere? Er beschimpft auch deine Mutter. Oder du beschimpfst ihm seinen Vater. Was macht er dann? Er beschimpft auch deinen Vater. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das so gezeichnet, als hättest du deine eigenen Eltern beschimpft. Warum? Weil du warst eine Ursache, dass deine Eltern beschimpft werden. Haben Sie das verstanden? Du hast ja die gar nicht beschimpft. Du hast jemanden seine Eltern beschimpft. Aber er macht das zurück. Er beschimpft deine Eltern. Du bist die Ursache. Das heißt, du hast deine Eltern, wal'iyadu billah, beschimpft. Es gibt viele große Sünden, die wir kennen und die wir nicht kennen. Und deswegen sage ich euch, passt auf und nimmt die Religion Allahs nicht so, dass das alles wie, ganz leicht und so. Du musst aufpassen, dass du nicht die großen Sünden näherst. Aber was ist mit den kleinen Sünden? Mit den kleinen Sünden, die lassen wir im anderen Vortrag. Damit ihr nicht heute hingeht und sagt, oh, Abdul-Adim hat uns gesagt, große Sünden, aber kleine Sünden dürfen wir machen. A'udhu billah. Wisst ihr, dass die kleine Sünde zu einer großen Sünde umgewandelt werden kann? Eine kleine Sünde, ganz, ganz, ganz klein, wie ein Haar, kann eine große Sünde werden. Das hängt davon ab, wie du und mit welchem Absicht du diese Sünde machst. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, Al-Israru ala al-Saghira kabira. Dass du die kleine Sünde immer machst, das ist eine große Sünde. Es gibt Leute, die haben kleine Sünde. Ja, er guckt mal eine Frau. Ja, und ihre Schönheit oder ihre Haare oder ihr Körper. Und er sagt, es ist kleine Sünde. Aber wenn du das machst und immer machst, das ist eine große Sünde. Weißt du, was das heißt? Das heißt Hölle, Verdammung und Verfluchung. Und da gibt es keine Rettung mehr. Und die kleinen Sünden, sie sammeln sich. Und sie machen einen Berg, genauso wie die kleinen Steine. Sie sammeln sich und sie machen sich einen Berg. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, es ist genauso wie Leute, die auf der Reise waren und sie wollten was essen. Jeder geht ein Stück Holz holen. Und jeder hat ein Holz gebracht. Und dann haben sie diese Hölzer alle zusammen gemacht und gezündet. Und dann haben sie ihr Essen damit gekocht. Also, die Kleinen kamen zusammen und sie haben was Wichtiges gemacht, was Großes gemacht. Und deswegen, niemals darfst du deine Sünde als klein sehen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, تُعْرَضُ الذُّنُوبُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَمَا مِنْ قَلْبٍ أَخَذَ بِذَنْبٍ إِلَّا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ. Die kleinen Sünden und die Sünden, die kommen vor dem Mensch einzeln, klein, einzeln. Was macht der Mensch? Der nimmt eine. Was passiert da? Muhammad Fassel sagt, ein schwarzer Punkt wird in seinem Herz. Ein schwarzer Punkt entsteht in seinem Herz. Virtuellen. Und dann zweite Sünde. Komm, kein Problem. Dann kommt das zweite Punkt. Dritte, kein Problem. Dritte Punkt. Vierte, fünfte, hunderte. Was passiert da? Sein Herz wird schwarz. Was sind die Folgen dafür? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, es kommt eine Zeit, dann, dass er nicht mehr die gute Sachen kennt und nicht mehr das Schlechte kennt. Alles ist ihm egal. Er trinkt Alkohol, ihm ist egal. Er sieht alles normal. Und da sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist Arran. Das ist eine Schicht, was auf dem Herz kommt. Diese Schicht hindert das Licht Allahs. Der kommt nicht in deinem Herz rein. Egal wie viel Abdul-Adim mit dir spricht, du hörst ihm nicht zu. Die Rede kommt von hier rein und raus. Dein Herz funktioniert nicht, hat keinen Empfang. Ja? Die Empfangssysteme funktionieren nicht. Die Dioden leuchten nicht. Alles ist kaputt. Die Sache muss gewechselt werden. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Was passiert? Allah Ta'ala sagt im Koran, بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Ta'ala hat ihnen Ran auf ihren Herzen geschickt durch ihre Sünden. Durch ihren Sünden. Deswegen sagt Ibn Abbas, radiyallahu anhu, إِنَّ لِلْمَعْصِيَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ النَّاسِ Die Sünde gibt dir eine Dunkelheit in deinem Gesicht. Finsternisse. Und Finsternisse in deinem Herz. Und Hass von den Menschen. Sie mögen dich nicht. Deswegen, barakallahu fikum, der Shaitan will dich dahin bringen. Er macht dir diese großen Sünden klein. Er macht dir diesen Sünden leicht. Er sagt dir, hey, mach das und danach bereue. Und dann nimmt Allah deine Reue an. So kommt er an zu dir. Geh und schlaf mit dieser Frau. Und danach sag, oh Allah, vergib mir. Allah sieht aber die Herzen. Allah sieht das Verborgene. Und deswegen musst du aufpassen. Der Shaitan will dich zu diesen Sünden bringen. Warum? Weil wenn du das tust, wal'iyadu billah, dann bist du verdammt und verflucht von Allah. Das heißt, keine Barmherzigkeit kommt zu dir runter. Solange du bei den kleinen Sünden gibst, naja, könntest du gerettet werden. Am besten ist, dass man die Sünden verlässt. Und so ist unsere Religion. Dass man als Muslim so lebt, dass man die Sünden verlässt. Und dass man alle verbotenen Wege von Allah, die Allah Ta'ala gegeben hat, nicht geht. Damit Allah Ta'ala uns schützt. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه